Kundgabe 1004. Empfangen durch Bertha Dudde am 13.07.1939. Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Diese Worte sollen euch Trost und Zuversicht sein jederzeit. Ich lasse die meinen nicht, so sie nur meiner begehren. Und ich will alles Leid euch tragen helfen, so ihr mir nur gläubig vertraut. Das Leid zu tragen, lege ich euch wohl auf, doch nur, auf dass ihr meiner gedenket und mich als Helfer in aller Not anrufet um Beistand. Denn ich will euren Glauben stärken. Ich will, dass ihr den Glauben zu jener Stärke werden lasset, dass euch kein irdisches Leid mehr bangend und verzagt machen kann. Noch seid ihr mutlos und droht unter den Widerständen, die ich euch sende, zusammenzubrechen. Doch so euch diese nichts mehr anhaben können, so euch nichts mehr wankend machen kann im Glauben an meine Hilfe, habt ihr jenen Grad der Glaubensstärke erreicht, dass ich durch euch wirken kann. Sehet, wie viel leichter wird euch dann das Leben sein, wenn ihr der täglichen Widerstände nicht mehr achten und euch nicht um das tägliche Leben zu sorgen braucht. Ein rechtes Kind seines Vaters im Himmel zu sein, erfordert auch vollstes Vertrauen, dass es beschützt werde in jeder Not und Gefahr. Und so will ich meine Kinder im Glauben und Gottvertrauen stehend wissen. Ich will, dass sie stets und ständig mich suchen, dass sie sich mir nahen furchtlos und vollgläubig, um ihnen jederzeit ihre Bitten erfüllen zu können. Ihre Herzen sollen sie allzeit hinweisen zu mir und nimmer kleingläubig werden, und meine Liebe wird ihrer Not achten und sie daraus befreien. Welch unnennbare Gnadenfülle steht euch also alle Zeit zu Gebot, wenn ich euch meinen Beistand verheiße, wenn ihr diesen begehrt. Und es ist nur vonnöten, dass ihr glaubet und bittet. Ich werde euch nicht verlassen, denn ich weiß ja um alles Leid der Erde und bin dort zur Hilfe bereit, wo man gläubig diese begehrt. Einzig und allein ihr selbst schaffet euch alles Schwere, so ihr mir im Herzen ferne seid, muss ich eure Gedanken zu mir lenken und das durch Not und Leid. So ihr mich aber im Herzen traget, seid ihr auch an meinem Herzen geborgen, und was euch dann noch zu tragen auferlegt ist, dient nur eurem eigenen Seelenheil. Ihr werdet mir dereinst Dank wissen, so ihr erkennet, warum euch solches beschieden war. Doch auf Erden fasset ihr es nicht und sollt daher nur ohne Murren und Klagen das Kreuzlein auf euch nehmen und es ergeben mir zuliebe tragen. Der Leib vergeht und mit ihm irdische Schmerzen. Doch um eure Seele sollt ihr bangen, deren Leid weit größer ist, so dem Körper auf Erden das Leid erspart bleibt. Ich liebe alle meine Kindlein und will nicht, dass sie leiden durch ewige Zeiten hindurch. Doch dies wäre euer Los, so ich das Erdenleid euch ferne hielte, das zu tragen wahrlich nicht das Schwerste ist. Und so ich euch meine Gegenwart verheiße, so vertrauet mir und werdet nicht kleinmütig. Der über euch das Leid verhängt, kann es auch von euch nehmen, und er wird euch wahrlich nicht vergeblich rufen lassen, so ihr ihn aus tiefstem Herzen bittet. Amen.